Nahezu alle Pflanzen und Tiere, die es heute auf der Karibikinsel Nevis gibt, sind eingeschleppte oder invasive Arten. Ihre einheimischen Entsprechungen sind weitgehend ausgestorben, nachdem die Insel innerhalb von 50 Jahren, nach Einrichtung der ersten Zuckerrohrplantagen, nahezu vollständig abgeholzt war. Zwar baute man Straßen, um den Transport der wertvollen Nutzpflanze zu erleichtern, die Briten unternahmen aber keinen Versuch, lebenswichtige Infrastruktur wie Schulen oder Bauernhöfe für die Ernährung der Menschen aufzubauen. Heute geht Justin Darnevant von der Vanderbilt University auf der Insel St. Croix mit seinen Forschungsarbeiten der Frage nach, wie sich die ökologischen Verhältnisse und sogar die Küstenlinien durch solche Prozesse und ihre Folgen verändert haben. Die großflächige Rodung der Bäume begann mit den Zuckerrohrplantagen und eindeutige Belege sprechen für eine dauerhafte Verarmung des Bodens. Zugleich wurden die Korallenküsten der Insel buchstäblich und sichtbar abgebaut. Und zwar nicht nur, weil man Baumaterial zur Aufrechterhaltung der Zwangsarbeit durch die versklavten Menschen brauchte, sondern auch, weil ein Weg für den steuerfreien Rumschmuggel geebnet werden sollte. Die Erhöhung der Weltproduktion dieses beliebten Getränks, das man entweder pur oder in Cocktails genießen kann, wurde häufig mit noch existierenden oder ehemaligen Zuckerrohrplantagen in verschiedenen Teilen der Karibik in Verbindung gebracht. Wenn wir von unserem bequemen Sessel aus Umweltzerstörung, Armut, politische Unruhen, Diskriminierung und immer noch vorhandene Unterschiede in Bezahlung und Chancen betrachten, sei es bei uns zu Hause und in den Tropen, sollten wir uns öfter vor Augen halten, welch ungleiches globales Erbe der transatlantische Sklavenhandel und die ihn begleitenden Kapitalströme hinterlassen haben. Zucker war natürlich nicht das einzige hochwertige Produkt, um das es beim transatlantischen Sklavenhandel ging. Und Zuckerrohr war nicht die einzige Nutzpflanze, deren wegen die Tropen zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert immer stärker in eine weltweit ungleich verteilte Ausbeutung von Landschaften und Arbeitskräften verwickelt wurden. Baumwolle ist uns heute ganz buchstäblich hautnah. Im 17. Jahrhundert jedoch war Baumwollkleidung aus Indien ein wichtiges Luxusgut, das Europäer den afrikanischen Kaufleuten und Herrschern als Gegenleistung für versklavte Menschen übergaben. Die brutal ausgebeutete Arbeitskraft dieser Menschen ermöglichte dann das Wachstum der großen Baumwollplantagen im Süden der Vereinigten Staaten. Die Auswirkungen des Baumwollanbaus auf Arbeitskräfte und Umwelt in den Tropen reichten aber weit über die neue atlantische Wirtschaftsordnung hinaus. Vom frühen 16. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts war das Mogulreich, das sich über Indien, Pakistan und Bangladesch erstreckte, vielleicht das weltweit wichtigste Produktionszentrum für Baumwollstoffe. Die Autorin Meena Menon erklärt: Auf dem ganzen indischen Subkontinent bauten Bauern viele verschiedene Baumwollsorten auf gemischten Feldern neben den Lebensmitteln für die Ernährung an. Diese Bauern waren Teil eines fein abgestimmten Systems. Zusammen mit Entkörnern, Spinnerinnen und Webern produzierten sie hochwertige Baumwollstoffe, die bis nach Westafrika und Japan nachgefragt wurden. Dieses System wurde im 18. Jahrhundert durch den britischen Imperialismus zerstört. Jetzt trat ein dramatischer Wandel ein und Baumwolle wurde als kommerzielle Nutzpflanze für den weltweiten Export angebaut. Die Niederlande hatten zwar bereits Textilien aus Bengalen importiert, aber im 18. Jahrhundert, als sich die britische Ostindien Company in Südasien festgesetzt hatte, wurden solche Produkte in Europa wesentlich leichter verfügbar und konnten die Wolle als Kleiderstoff der Wahl ersetzen. Im Jahr 1757, nach der Eroberung von Bengalen, nutzten britische Agenten ihre politische und wirtschaftliche Macht, um die internationalen Baumwollmärkte umzukrempeln. Sie investierten die in Indien vorhandenen Gewinne aus dem Baumwollhandel in der englischen Heimat in Entwicklung und technischen Fortschritt, sodass die Produkte nun der handgesponnenen Baumwolle aus Indien überlegen waren.